getreu der alten Sottisse, dass die Unfähigen unterrichten und die nicht mal das können, Lehrer ausbilden. Ich teilte ihr mit, dass mich der Erfolg meines Vaters und seines besten Freundes überrascht habe, wie alle anderen Bürger unserer kleinen Stadt. Dabei fällt mir eine weitere alte Redensart ein, nämlich die, was könne aus Nazareth schon Gutes kommen? Das alles schrieb ich Miss Crawford in einem Brief, weil ich mich jedenfalls ein bisschen schlecht fühlte, ihr kein Interview gewährt zu haben. Wie die meisten hätten sie Träume verfolgt, schrieb ich, die sie eben wie die meisten für sich behalten hätten. Ich hätte angenommen, Papas Geschichten und Onkel Butchs fröhliche Bilder seien nur Hobbys, wie Schnitzen oder auf der Gitarre klimpern, bis schließlich das große Geld reingekommen sei. Unter den getippten Text setzte ich handschriftlich, wie schön für die beiden. In Castle County gibt es 27 eingetragene Gemeinden. Castle Rock ist die größte, Gates Falls die zweitgrößte. Harlow, wo ich als Sohn von Laird und Sheila Carmody aufgewachsen bin, gehört nicht einmal zu den Top Ten. Seit meiner Kindheit ist es jedoch erheblich gewachsen, und Papa, der ebenfalls sein ganzes Leben in Harlow verbracht hat, sagte manchmal, er erkenne es kaum noch wieder. Er ging in eine Zwergschule mit nur einem Klassenzimmer, ich war in einer mit 4 Räumen für jeweils 2 Klassen. Heute gibt es eine Schule mit 8 Klassenzimmern, die mit Erdwärme beheizt und gekühlt werden. In Papas Kindheit war in Harlow nur eine einzige Straße asphaltiert, die Route 9, die Portland Road. Als ich geboren wurde, waren nur die Deep Cut und die Methodist Road noch unbefestigt. Heutzutage sind alle asphaltiert. In den 60er Jahren gab es bei uns nur ein Lebensmittelgeschäft, Brownies, in dem alte Männer tatsächlich um ein Gurkenfass herumsaßen. Heute gibt es 2 oder 3 und eine Art Innenstadt, wenn man sie so nennen will, entlang der Quaker Hill Road. Wir haben eine Pizzeria, 2 Friseure und, kaum zu glauben aber wahr, einen Nagelsalon, der zu florieren scheint. Allerdings keine Highschool, da hat sich nichts geändert. Kinder aus Harlow haben die Wahl zwischen 3 Schulen, Castle Rock High, Gates Falls High oder Mountain View Secondary, besser als Chrysler Academy bekannt. Wir hier draußen sind typische Landeier, Pickup-fahrende, Country-Music-liebende, Kaffeelikör-trinkende, zu den Republikanern tendierende Hinterwäldler. Es gibt nicht viel, was einen für uns einnehme, wären da nicht die 2 Männer von hier, mein Vater und sein Freund Butch Lavadier. 2 begnadete Burschen, wie Papa es in seinem kurzen Gespräch über den Zaun hinweg mit Ruth Crawford formulierte. Ihre Eltern haben ihr ganzes Leben hier verbracht, könnte ein Großstädter fragen, und dann haben Sie ihr ganzes Leben dort verbracht? Was sind Sie, verrückt? Ach was. Robert Frost hat gesagt, Heimat sei der Ort, wo Sie einen aufnehmen müssen, wenn man zurückkommt. Außerdem ist sie der Ort, wo man seinen Weg beginnt, und wenn man zu den Glücklichen gehört, ist sie der Ort, wo man sein Leben beschließt. Butch ist in Seattle gestorben, als Fremder in einem fremden Land. Vielleicht war das für ihn in Ordnung, aber ich frage mich doch, ob er zuletzt nicht eine unbefestigte, schmale Straße und den sogenannten 30-Meilen-Wald am Seeufer vorgezogen hätte. Ruth Crawfords Recherchen, ihre Investigationen, konzentrierten sich hauptsächlich auf Harlow, wo ihre Zielpersonen aufgewachsen waren, aber hier gab es keine Motels, nicht einmal ein Bed and Breakfast, so dass ihre Operationsbasis das Gateway Motel in Castle Rock war.